1. Al sich die Menschenmenge am Jesus drängte, am das Wort Gott zu hören, stand am sie genes RF. 2. Dort bemerkt as way bootem ufa ligen, deren Fischer ausgestiegen wären, am iron netzer zu reinigen. 3. Jesus stieg in eins der Boot, das Simon gehort, und batin, ein Stück von ufa wegzufahren, von dort aus setzte o sich und lert diverse melty mensch. For, anachtem sein reed bindet hat, for derte Simon auf, fart hinaus ins tief Wasser und werft your netze zum Fang aus 5. Simon erwidet, Meister, wir haben die ganz nackt hart gearbeitet und nichts gefangen, doch auf den wert hin word ich die netze ausfen. 6. Als sie dies taten, fingen sie ein so gross mensch fiesche, das ein netze zu reißen begannen. 7. Sie winkten ihren Gefahrten im anderen Boot, im Hilf zu holen, und dies kamen, so das bade Boot so wohl werden, das sie beinahe sanken. 8. Al Simon dies so, fiel a Jesus zu fassen und sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. 9. Den und al sein Gefahrten wären von großem Instornen über den außergewöhnlichen Fischfang ergriffen. 10. Dies galt auch für Jacobus und Johannes, die Sohn des Zebedors, die Simons Partner wären. Jesus sagt zu Simon, Furchte dich nicht, von nunen wirst du Menschen fangen. 11. Nachdem sie die Booten landgebracht hatten, verließen sie als und folgten Jesus. 12. Als Jesus sich in einer Stadt aufhielt, begegnet ihm ein Mann, der wohlstandig von Ossatz befohlen war. Dieser fiel vor Jesus auf sein Angesicht und batin, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 13. Jesus streckte sein Hand aus, beruhten und sagt, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Ossatz von ihm. 14. Jesus befahl ihm, niemandem devon zu erzählen, sondern sich dem Priester zu sagen und für sein Reinigung das Opfer dazu bringen, das Mos vorschrieben hat, damit es ihnen als beweis dien. 15. Denig verbreitet sich die Nachricht über in immer weiter, so dass sich gross Menschenmengen versammelten, em in zu horen und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. 16. Jesus zog sich jedoch oft in die Wust zurück, em zu beten. 17. Eins tags, als Jesus lert, sassen Pharisäer und Gesetzeslehrer unter den Zuhoren, die aus allen Städten Galilas, Judas und Jerusalems gekommen wären, die Kraft des Herrn war mit ihm, im Heiligen zu bewirken. 18. Da brachten einige Männer einen galanten Mann auf einem Betten versuchten, in ins Haus zu tragen und vor Jesus zu legen. 19. Weil sie in jedoch wegen der großen Menschenmensch nicht hinbringen konnten, stiegen sie auf das Dach und ließen in samt seinem Bett durch die Ziegel direkt vor Jesus hinab. 20. Als Jesus ihren Glauben erkannte, sagt Mensch, den Sünden sind dir verge ben. 21. Die Schriftgelehrten und Pharisäer begannen zu überlegen und fragten sich, wer ist dieser, der solche Lasterungen ausbricht? Wer außer Gott allein kann sünden verge ben? 22. Die Jesus ihr Gedanken erkannte, antwortet ihnen, warum hegt solche Überlegungen in ihren Herzen? 23. Was ist leichter zu sagen, den sünden sind dir verge ben, oder zu sagen, steh auf und geh? 24. Doch damit wist, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf Erden sünden zu verge ben, sage ich dir, zum galanten gewandt steh auf, nimm den Bett und geh nach Hause. 25. Sofort stand der Mann vor ihren Augen auf, nahm das Bett, auf dem er gelegen hat, und ging nach Hause, wobei Gott preis. 26. Al Anwesenden waren von Stornen und Furcht ergriffen, sie Prisen Gotten sagten, Hüt haben wir unglaubliches erlebt. 27. Danach ging Jesus hinaus und so einen Zollner namens Levi und der Zollstation sitzen, zu dem sagt, Folge mir nach. 28. Levi ließ als Zurück, stand auf und folgte ihm. 29. Levi bereitet Jesus in seinem Haus ein großes Festmahl, bei dem ein betrachtlich Anzahl von Zollnern und anderen Gasten mit ihnen zu Tisch saßen. 30. Die Pharisäer und ihr Schriftgelehrten beschwerten sich bei seinen Jüngern und fragten. Warum essen trinkt mit Zollnern und Sünden? 31. Jesus antwortet ihnen, nicht die gesunden Brötchen einen Arzt, sondern die Kranken. 32. Ich bin nicht gekommen, gerecht zur Umkehr zu rufen, sondern sander zur Busse. 33. Sie sagten zu ihm, die Jünger des Johannes fassen regelmäßig und verrichten Gebet, ebenso wie die der Pharisäer, doch den Jünger essen und trinken. 34. Jesus erwidert ihnen, konnte die Hochzeitsgasts am Fassen anhalten, solange der Brotigam bei ihnen ist. 35. Es werden jedoch Tage kommen, und denen der Brotigam von ihnen genommen wird, dann werden sie in jenen Tagen fassen. 36. O erzählt ihnen auch ein Gleichnis, niemand reißt ein Stück von einem neuen Gewand ab, es auf ein alt zu nahen, denn sonst wird das neue Gewand zerreißen, und das neue Stück wird nicht zum alten passen. 37. Ebenso fällt niemand neuen Wein in alt Weinschlasch, denn der neue Wein wird die Schlauch zum Platzen bringen, der Wein wird auslaufen und die Schlauch werden verdorben. 38. Neuer Wein muss vielmehr in neue Schlauch gefüllt werden. 39. Und niemand, der an alten Wein gewohnt ist, mocht die Soffert neuen trinken, denn sagt, der alt ist mild.